Erster die Leute von Kirjat Jerim holten die Lade des Herrn und brachten sie in das Haus von Abinadab auf einem Hügel. Sie weihten seinen Sohn Eliasar, damit er die Lade des Herrn bewachte. Zweiter die Lade blieb lange Zeit in Kirjat Jerim, nämlich 20 Jahre. Danach wandte sich das ganze Volk Israel wieder dem Herrn zu. Dritter Samuel sagte zum ganzen Volk Israel, wenn ihr wirklich von ganzem Herzen zum Herrn zurückkehren wollt, dann entfernt die fremden Götter und die Astarten aus eurer Mitte. Richtet euren Sinn allein auf den Herrn und dient nur ihm, denn dann wird er euch aus der Macht der Philister befreien. Vierter daraufhin entfernten die Israeliten die Bale und Astarten und dienten nur noch dem Herrn. Fünfter danach befahl Samuel, versammelt ganz Israel in Mizpah, damit ich dort für euch zum Herrn beten kann. Sechster sie versammelten sich in Mizpah, schöpften Wasser und gossen es vor dem Herrn aus. An diesem Tag fasteten sie und bekannten, wir haben gegen den Herrn gesündigt. Samuel sprach dort in Mizpah Recht für die Israeliten. Siebter als die Philister hörten, dass sich die Israeliten in Mizpah versammelt hatten, zogen ihre Fürsten gegen Israel in den Krieg. Die Israeliten bekamen große Angst vor den Philistern, als sie das erfuhren. Achter die Israeliten baten Samuel, höre nicht auf, für uns zum Herrn, unserem Gott, zu beten, damit er uns aus der Macht der Philister befreit. Neunter Samuel nahm ein junges Lamm und opferte es dem Herrn als Brandopfer. Der Herr erhörte ihn daraufhin. Zehnter während Samuel das Brandopfer darbrachte, nährten sich die Philister, um gegen Israel zu kämpfen. Doch der Herr donnerte an diesem Tag laut gegen die Philister und verwirrte sie so sehr, dass sie von Israel besiegt wurden. Elfter die Männer Israels zogen von Mizpah aus, verfolgten die Philister und besiegten sie bis nach Bethkar. Zwölfter Samuel nahm einen großen Stein und stellte ihn zwischen Mizpah und Jeschana auf. Er nannte ihn Eben-Ezer und sagte, bis hierher hat uns der Herr geholfen. Dreizehnter die Philister wurden besiegt, sodass sie danach nicht mehr in das Gebiet Israels eindrangen. Die Macht des Herrn war gegen die Philister, solange Samuel lebte. Vierzehnter die Städte, die die Philister Israel weggenommen hatten, von Ekron bis Gat, kamen zu Israel zurück. Israel nahm auch das dazugehörige Gebiet den Philistern wieder ab. Außerdem gab es Frieden zwischen Israel und den Amoritern. 15. Samuel war sein ganzes Leben lang Richter über Israel. 16. Jedes Jahr reiste er umher und besuchte Bethel, Gilgal und Mizpah. An all diesen Orten sprach er Recht für Israel. 17. Danach kehrte er nach Rama zurück, denn dort wohnte er und sprach Recht für Israel. Dort baute er auch einen Altar für den Herrn.